Herzlich willkommen bei Paper Jam, der Unruhe-Show mit dem Unruheherd. Diesmal aber eine Spezialausgabe, denn die Ferien sind vorbei und das ist grausam genug, um einen Ferienabschiedsspezial zu machen. Ja, so ähnlich. Um einen Ferienabschiedsspecial zu machen, wollte ich eigentlich sagen. Und deshalb hört ihr diesmal Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruheherd und dem einzigartigen und doch sehr prominenten Sebastian. Hi Sebastian. Hallo. Falls ihr euch jetzt fragt, was diese Folge von den anderen Folgen unterscheidet, werde ich das jetzt mal erklären. Es wird noch verplanter, es wird noch unprofessioneller und ihr werdet alle Spaß haben. Und ich hoffe, das hattet ihr auch letztes Mal. Apropos letztes Mal. Ich muss mich dafür entschuldigen. Ich brülle ins Mikrofon, was das Mikrofon dazu anlasst, einfach Wörter zu verschlucken, wie hier. Geh ran. Mach ein Pitch. Hey Schlampe, ich hab Hunger. Mach was zu essen. Ich hab Bock auf den Tüli, dreh ein und ich will jetzt in deinen Wagen und komm her. Und deshalb kannst du gleich da lassen. Das war nämlich keine Zensur, wie viele gedacht haben. Nein, das war mein gewaltiges Stimmorgan. Und somit zu viel für das Mic. Also nuschel ich und ich rede viel zu schnell und ich versuche das zu ändern, liebe Hörer. Gebt mir Zeit. Danke. Die Beats steuert übrigens heute Johnny Bockmist von Hot Shit Radio bei. Danke, Johnny. Gruß geht nach Hannover raus an euch. Okay, dann machen wir mal Musik. Wir werden jetzt mal alles öffnen, was wir zum Feiern besorgt haben. Hier ist die Band unter Anspruch mit Weltkrieg 3. Wir hören uns gleich wieder. Am Mikrofon bin ich und gleich auch mehr vermehrt Sebastian. Bitte sehr, die Band unter Anspruch mit Weltkrieg 3 bei Paper Jam, der Unruhe-Show mit dem Unruheherd und heute auch Sebastian. Why are you? Avantgarde. Avantgarde. Wir haben lang geschwiegen. Wir haben lang geschwiegen. Doch ab heute heißt es Klartext. Avantgarde Rap. Wir haben lang geschwiegen, doch ab heute heißt es Klartext. Avantgarde Rap, das hast du anderes erwartet. Wir schreiben die Texte, die die Seele uns diktiert. Rap von Herz, der unser Leben reflektiert. Wir haben lang geschwiegen, doch ab heute heißt es Klartext. Avantgarde Rap, das hast du anderes erwartet. Liebe Hörer, eine wichtige Zwischenmeldung. Sebastian hatte gerade einen Krampf im Oberschenkel. Nehmt das zur Kenntnis, trauert mit schon, weiter geht's mit Avantgarde. Rap von Herz, der unser Leben reflektiert. Wir schreiben keine Raps zu Typen, die sich respektieren, die uns hier nur attackieren, weil sie die Scheiße nicht kapieren. Avantgarde ist nix für Leute, die die Mode adaptieren, Menschen, die der Masse folgen, anstatt sich selbst zu orientieren. Nix für Stolperwähler, Mitleser, Fans und Junks, noch weniger für Nazis ohne jeglichen Verstand. Kein Rapper ist auf uns auf dem Fest mit dem Bierkuck in der Hand, das ist für niemand auf der Welt in seine Geldgeber Mann. Zuerst mach ich keinen Rap, nur weil es so fett erscheint. Zweitens respektiert Hip-Hop und was daraus in keinem. Drittens sind wir real und nicht Rap ohne Sinn. Viertens reim hier für alle und das ist ein Gewinn. Zuletzt meide ich Hater, Neider und hat sich weiter, viele denken nicht voraus. Oder noch viel mehr weiter. Ich erkenne das Leben und hab Spaß mit Avantgarde. Ich gebe Gas im ersten Part, das war's, kannst du mal starten. Manche fragen mich, warum ich rap und was mir das bringt. Weil ohne Hip-Hop für mich einfach kein guter Tag beginnt. Nach dem Aufstehen rap auf Vinyl von großen Meistern, die mich bereichern, jeden Tag aufs Neue begeistern. Dann schalte ich die Glotze an und kotze dann, denn auf MTV war dominiert der Popgesang. Doch solange mein Herz lobt, bin ich der, der den Kommerz schubt. Da unabhängig von dem großen Boss mit Liebe den Vers drop. Kinder wissen nicht, was los ist, kein Plan vom Showbiz. Folgen dem, der groß ist, wie zum Beispiel Bros ist. Name Bands, die Crew Avantgarde. Avantgarde, verbreitet Hip-Hop-Fieber in deiner ganzen Stadt. Wir gehen nach vorn und zwar im Tempo überschall. Sind überall, wir überfallen, flohen in der Überzahl. Versuchen inhaltsstarke Texte sinnvoll zu verbreiten. Babylon zum alten Fighten, um am Ball zu bleiben. Mit dem Ziel vor Augen in die eine Richtung schreiten. Unseren Weg zu gehen und niemanden zu biten. Wir haben lang geschwiegen, doch ab heute heißt es Klartext. Avantgarde-Raps, das hast du anderes erwartet. Wir schreiben die Texte, die Seele uns diktiert. Rap von Herzen, unser Leben reflektiert. Wir haben lang geschwiegen, doch ab heute heißt es Klartext. Avantgarde-Raps, das hast du anderes erwartet. Wir schreiben die Texte, die Seele uns diktiert. Rap von Herzen, unser Leben reflektiert. Das ist Rap für alle Leute, die eine andere Sicht der Dinge haben. Nicht jede Scheiße fressen, sondern selber Sachen hinterfragen. Nicht hören, was andere sagen, ihren Lehren widersprachen. Alle, die in Büchern lesen, um die Wahrheit zu erfahren. MCs, die Reime schreiben, um ihre Meinung mitzuteilen. Die Füße einen kleinen Kreis, nur mit Leiden zu beweisen. Menschen, die niemals aufgehen, trotz der Last, an der sie schwer tragen. Alle Hats, die Probleme und für uns ein offenes Herz haben. Meinungen spalten sich total weg, bleib ich immer falsch schwer. Es ist der, den wollen wir auch gehen. Nach vorne sehen, auf dem Boden der Tatsachen stehen. Um das zu verstehen, muss man die Kunst erleben. Strebt nach Inspiration. Halt nicht fest an dem, was Grill dir befehlen, denn sie wollen dich überreden. Glaub an dich selbst und lass dich niemals ausnehmen vom Flex. Sie nichts anderes können als zu dissen und zu haten. Ich werd nicht über Geld oder nur über mich selbst, sondern sinnige Texte über Gott und die Welt. Eine Medizin gegen Dummheit ist noch nicht erfunden. Für manche wär's nicht schlecht, mal das Leben zu erkunden. Den gesunden Verstand oder ich hab erkannt, keine eigene Meinung, Hauptsache der Massen nachgerannt. Hast du ein Problem mit mir, kannst du es gerne sagen. Doch Kritik wird nicht ernst genommen ohne deinen Namen. Das sind die Gründe, die mich immer zu Rap bewegen. Denn Hip-Hop ist ein Segen, darauf geb ich mein Leben. Ich verkörper, was ich lebe, um zu sein, was ich bin. Und gebe so mit meinen Worten einen eigenen Sinn. Sehe selbst zu mir hin und weiß, ich bin kein King. Doch halte ich meine Augen offen, um zu erkennen, wer ich bin. Meine Crew hebt sich ab von der Masse. Wir haben im Ärmel die Asse und beweisen einfach klasse. Ich werde sein, was ich tu und bin, was ich tat. Doch bleib ich immer Avantgarde. Wir haben lang geschwiegen, doch ab heute heißt es Klartext. Avantgarde-Raps, das hast du anderes erwartet. Wir schreiben die Texte, die Seele uns diktiert. Rap von Herzen, unser Leben reflektiert. Wir haben lang geschwiegen, doch ab heute heißt es Klartext. Avantgarde-Raps, das hast du anderes erwartet. Wir schreiben die Texte, die Seele uns diktiert. Rap von Herzen, unser Leben reflektiert. Rap von Herzen, unser Leben reflektiert. Rap von Herzen, unser Leben reflektiert. Rap von Herzen, unser Leben reflektiert. Rap von Herzen, unser Leben reflektiert. Wir haben lang geschwiegen, doch ab heute heißt es Klartext. Avantgarde-Raps, das hast du anderes erwartet. Wir schreiben die Texte, die Seele uns diktiert. Rap von Herzen, unser Leben reflektiert. Wir haben lang geschwiegen, doch ab heute heißt es Klartext. Avantgarde-Raps, das hast du anderes erwartet. Wir schreiben die Texte, die Seele uns diktiert. Rap von Herzen, unser Leben reflektiert. Ja, wunderbar, mal wieder eine kleine Pause reingemacht, tut mir leid. Avantgarde mit Avantgarde. Wir als Kommunikationsriese auf dem Ziegelhäuser Markt haben nur noch mehr Wege gefunden, euch an die Sendung mitwirken zu lassen. Wir haben das Telefon als als Kommunikationsmittel entdeckt. Ha, wenn das mal nicht innovativ ist. Ihr könnt aber jetzt anrufen und labern. Wir nehmen das dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in die nächste Sendung oder in eine der nächsten Sendungen. Also, und hier ist die Nummer. Achtung, ist lang. Holt euch schnell was zum Schreiben. Wir fressen so lange was. Na? Okay, gleich geht's los. So, wer jetzt noch nichts zum Schreiben gefunden hat, findet unsere vollste Partie, denn bei uns wird das genauso laufen. Also, weiter geht's. Sucht nach euren Schreibgerät. So, jetzt aber, ruft uns an, Telefon 040-605-6605-7353. Und gleich nochmal, 040-605-6605-7353. Und ihr könnt uns auch jetzt eine SM ins Studio schicken. Ich warne euch, fragt nicht, warum ich nicht SMS sage. Überlegt euch mal genau, was SMS bedeutet, das können wir nicht unterstützen, das ist Quatsch. Also schicken Sie SMS ins Studio und zwar an... Jetzt habe ich doch SMS gesagt. Super. Schickt uns eine SM in Studio 0170-665-6928 und dann muss die Nachricht mit folgenden Ziffern beginnen. Sonst kommt da nämlich nichts an. Rautsche. Das ist das Zeichen, was ganz rechts unten auf der Tastatur ist. Also bei mir jedenfalls. Also nochmal. Rautsche 7353 Rautsche. Rautsche 7353 Rautsche. Und dann der Text. Also jetzt, ich habe es da mal gesagt, damit ihr es euch merken könnt. Nicht, dass ihr jetzt denkt. Also nur einmal Raute 7353. Rautsche und dann fangt ihr mit dem Text an, dann kommt ihr SMS auch bei uns an. Die Zahl kennt ihr ja schon von unserer Telefonnummer am Schluss. Das ist nämlich die 040-605-6050. Falsch. Die 040-605-6605-7353. Und so, jetzt will ich euch mal bitten, dass ihr anruft. Das ist ein ganz normaler deutscher Tarif, keine Servicenummer oder so. Das sagt jedenfalls der Amina mit dieser Nummer. Darauf verlassen wir uns jetzt mal. Und nun unsere neue Comedy-Talk-Reihe mit Fred und Fritz, a.k.a. der Unruhe-Herd und Sebastian. Mit Frauen mit Bart, diesmal Diskussionen von diesen zwei netten Rentnern, die sich im Park treffen, um ihre wunderbaren Erfahrungen, Ansichten und sonstige Ergüsse loszuwerden. Bitte sehr, Fred und Fritz mit Frauen mit Bart. So, hallo, wir sind heute bei Fred und Fritz. Ja, also Fred und Fritz sind wir. Ich bin der Fred. Und ich bin der Fritz. Ja, und wir sind bei Fred und Fritz. Und ja, und wir reden heute über Frauen mit Bart. Ja, und da würde ich gerne was erzählen aus, fang doch mal aus an, meinem Fritz. Leben. Und ja, das war... Ja. Der ganze Abend war eigentlich recht schön, ja. Ja. Und dann sind wir dann halt aus der Disco auch raus und... Ja. Da hat sie mich angeguckt und meinte, oh, bist du zart? Und habe ich so angeguckt. Nächste. Und auf einmal habe ich gesehen, oh mein Gott, der Bart ist ja so. Ja, war das für ein Bart, hatten Sie denn, Fritz? Ich hatte einen Oberlippenbart. Also war der groß und buschig oder? Es war so klein. Es war richtig schwarz, lange Haare. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, was habe ich getan? Und man kann ja nicht jedes Mal sagen, dass es der Alkohol war. Ja, stimmt, hast du recht. Und dann ist mir eingefallen, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, ich wusste nicht, was ich tun sollte. War es denn nur Alkohol? War es denn nur Alkohol, Fritz? Fritz, war es denn nur Alkohol, frage ich dich. Damit ist mal ganz gerade... Natürlich, dabei. Natürlich. Oder willst du etwas sagen, dass ich Frauen mit Oberlippenbart attraktiv finde? Nein, ich meine vielleicht... Willst du mir das unterstellen? Nein, Fritz, natürlich nicht. Ich meinte eher so, dass vielleicht noch andere konsumieren... Aber warum passiert das immer mir? Warum erwische ich immer die Frauen mit Oberlippenbart? Ich weiß nicht, also ich hätte verliebt... Ja. Das muss dafür eine logische... Ich habe mir versprochen, hast du gemerkt, logisch, gell? Nein, aber es muss dafür doch eine logische Erklärung geben. Ich denke, das liegt daran. Das sind einfach... Die Machten sind aufgeteilt. Du hast die Frauen mit Oberlippenbart und ich... Und du riechst die anderen. Du bist der Drecksack, weißt du das? Nein, das Problem ist ja, ich kriege ja nicht die Guten, sondern die Frauen mit Unterlippenbart. Und weißt du, dann, sicher... Dann sollten wir uns vielleicht irgendwas ausdenken. Ja, weißt du, wie können wir uns helfen? Der Vorteil ist bei Unterlippenbärten, wenn man jetzt nicht genau hinguckt, dann kann man versuchen, einfach den Unterlippenbart nicht zu berühren, dann merkt man es vielleicht auch nicht, weißt du, beim Küssen und ja, so. Ja, das geht aber beim Oberlippenbart so ja, nicht. Ja eben, deshalb solltest du vielleicht... versuchen auch auf Unterlippenbärten zu tendieren, weißt du, weil dann... Sollte sie vielleicht einfach mal drauf ansprechen und fragen, ob sie sich nicht auch rasieren will, so ja, wie ich. Sicher ist es natürlich. Ich stelle mich jeden Morgen auch ins Bad so und rasiere mich. So wie heute? Ja, natürlich. Aha. Ich meine, sowas erwartet man von mir und ich glaube, das Gleiche kann ich eigentlich auch erwarten. Ja, weißt du, ich glaube auch, das ist so eine Einstellungssache. Ich denke, auch wenn sie abrasiert hat, dann ist sie trotzdem auch noch eine Frau mit Bart und da kann man auch nichts dran ändern. Das ist einfach auch... Ja, aber man kann drüber hinwegtäuschen. Weißt du? Ja, schon, aber weißt du, ich denke, so einfach ist es nicht, weil auch ist einfach die Ausstrahlung da. Du meinst, Frau die mit Bart, damit. Ja, natürlich. Es ist auch du meinst, die Frau kann ohne ihren Bart nicht leben, oder wie? Ja, ich denke schon, sie könnte, aber sie hat trotzdem... spiegelt sie die Frau mit Bart wieder. Wir müssen jemand mal fragen, ob sie sich dann ohne Bart nur noch wie eine halbe Frau fühlt dann. Ich weiß es nicht. Und jedenfalls ist es auch so, dass denke ich, dass sie im Unterbewusstsein sich einfach als bärtige Bartträgerin fühlt. Weißt du, da kann man nichts gegen machen. Sie benimmt sich wie eine Bartträgerin. Sie streicht sich durch den nicht vorhandenen Bart, wenn du ihn abgrasierst. Da ist einfach nichts zu tun und es ist einfach unweiblich, weißt du? Und das wäre ja eigentlich Verstümmelung. Sowas könnte ich ja nicht von jemandem verlangen. Hast du eigentlich recht. Das wäre ja glatte Verstümmelung. Das wäre ja Folter. Und die Psyche, oh mein Gott. Ja, das geht eigentlich nicht. Ey, da wird eine jahrelange Therapie beim Psychologen und wahrscheinlich wird es noch nicht mal mehr was bringen. Das ist nicht möglich, ne? Aber dann habe ich ja immer noch das Problem. Das ist eigentlich dass ich immer noch Frauen habe mit Oberlippenbart. Das ist jetzt äußerst ärgerlich auch irgendwo, weil du hast Frauen mit Oberlippenbart, also hast mit einem S, gell, nicht, dass ihr denkt. Ne? Sondern und ja, das sollte ich mir aber vielleicht nochmal überlegen. Vielleicht sollte ich ja umsteigen auf einfach Frauen, die keine Bärte haben. Ja, du hast doch Probleme. Das heißt, probier was Neues diesen Sommer. Aber ich meine, bei 3 Grad kannst du nicht einfach irgendwelche Frauen ohne Bart küssen. Das geht doch nicht. Bleibt dir noch am besten noch irgendwie hängen aneinander, weil es dann noch anfühlt. Stimmt, das ist immer so bei 3 Grad. Nee, aber das ist immer schon sehr kalt, würde ich sagen. Aber es ist ja, aber eigentlich sind ja die Sommerferien so eine Wet Holidays. Ja, da hast du recht. Das finde ich auch gut, dass jetzt hier die englische Komponente, die Anglizismen sind auch sehr wichtig. Ja, ja, die werden immer wichtiger im Deutschen. Die werden immer wichtiger. Und auch die Frauen mit Oberlippenbart. Auch die Frauen mit Oberlippenbart. Die werden, ich würde sagen, spätestens in 20 Jahren sind mindestens 30% von den Frauen, die einen hohen Stellen beschäftigt sind, Frauen mit Oberlippenbart. Es wird einfach so sein. Ich denke, das fühlt sich mit Alex. Es wird auch cool, es wird auch wahrscheinlich so kommen, dass es irgendwann fast 100% sein werden, weil sie wirklich sehr männlich sind. Und ich denke dadurch, auch. Und dadurch das wirklich sehr gut ersetzen können. Ich denke dadurch auch, dass das ist auch ganz klar ist, dass die Frauen mit Oberlippenbart mehrere Anglizismen gründen sollten, da sonst einfach auch die Durchsetzungsvermögen ist. Ja. Die müssen irgendwie zurechtkommen. Stell dir vor, sie ist Hausmeisterin. Ja. Denkt ihr, sie nennt sich danach Facility Managerin und weißt du, wie es dann herkommt? Das ist einfach, da ist einfach der Bart irgendwo auch integriert. Ja, genau, das passt einfach. Hausmeister, Bart. Da können tausend Leute sagen, Rotzbremse. Ja. Das ist einfach ein Bart. Und ein Bart ist ein Bart. Und da kann man nicht einfach Rotzbremse zu sagen, da das ein Frauenbart ist. Wer bezeichnet denn einen Frauenbart als Rotzbremse? Ja, vielleicht ist es ja bald Mode, dass Frauen Bärte tragen. Ich denke, das ist schon man munkelt, man erzählt muss sich ja in der Szene, man erzählt sich in der Szene. Und das wird ja, heißen, dass wir voll trendy sind. ja, genau. Weißt du, Fred, ich denke, das liegt auch daran, dass unsere Nudeln vielleicht gerade überkochen. Ich bin Fritz, du bist Fred. Ja, stimmt. Jetzt gerade in der Diskussion jetzt hier ist es untergegangen, aber sie kennen das ja. Ja, aber das ist... Ich beschäftige mich immer wieder, das hat mich schon tagelang, nächtelang wach in meinem Bett und habe nachgedacht, was ich tun kann. Das könnte an der manuellen Steuerung der weiblichen Psyche auch liegen. Ich denke, das ist einfach, es läuft nicht automatisch ab. Man überlegt sich das nie, man merkt über jede einzelne Aktion. Wie zum Beispiel, wenn sie sich den Bart streicht. Das ist nicht so eine automatische Aktion, da sie halt nun mal eine Frau ist, weil Frauen haben das Gen zum durch den Bart streichen nun mal nicht. Sie muss das immer nicht, also manuell machen. Sie kann das nicht einfach automatisch machen, wie das jetzt der Mann tun würde. Und das ist auch eine Sache. Stell dir vor, sie wäre in einer Führungsposition. Ja. Und sie hat wichtige Dinge zu entscheiden. Wenn sie jedes Mal manuell durch den Bart streichen muss. Weißt du, das ist einfach zeitaufwendig. Sie ist abgelenkt. Es ist zeitaufwendig. Und Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Genau, Zeit ist Money. Ja. Genau. So sieht's aus. Ja. Scheiße, so sieht's hier aus. Echt. Ich denke, man sollte auf jeden Fall einen Vorab-Aufnahmetest machen und die Info zur aktuellen Zeile ist ganz sicher wichtig. Ja. Ja. Ja. Sollten wir tun. Sollten wir machen. Ja. Also da muss man auch mal die aktuelle Zeile beantworten und bearbeiten. Jetzt habe ich wieder versprochen. Ja. Aber es passiert dann in der Diskussion. Wissen Sie, da hat man auch einfach, wenn man so drin ist, dann merkt man wenigstens, dass die Leute hier mit Liebe dabei sind. Ja, das ist auch ein wichtiges Thema für dich. Ich finde, das wird in den Medien viel zu wenig diskutiert, Frauen mit Oberlippenbart. Ganz klar. Das ist nämlich, das betrifft uns nämlich alle und da kann man nicht einfach drüber hinwegsehen. Alle, eben. Das kann man nicht einfach sagen, nein, ich verschließe die Augen davor. Nein, das geht nicht. Das ist nicht drin. Nein, das ist alles. Es ist nicht drin. Nein. Ist es nicht. Nein. Da könnt ihr nichts. Ja. Also, nein. Das ist einfach, das muss man. Außer Diskussion steht das. Frauen mit Bart sind ein ganz klarer Teil unserer heutigen Gesellschaft. Und die müssen akzeptiert werden. Ja, so sieht's aus. Sie müssen toleriert und akzeptiert werden. Am besten sollte man, jeder Firmenchef sollte eine Frau mit Bart in einer leitenden Stelle einstellen. Genau. Als das, Zeichen. Das wäre wenigstens mal ein Anfang. Als Zeichen. Und darauf könnte man dann aufbauen. Genau, ja. So ist das. So sieht's aus. Gut, ich als Fred und er als Fritz, wir verabschieden uns dann auch wieder, weil... Wir melden uns dann morgen wieder. Ich hoffe, er hat Spaß, sie hatten Spaß, wer jetzt über die offizielle Form... Und sie denken auch mal selber drüber nach, über dieses Thema, weil denken sie drüber nach. Und wichtig. Liebe Frauen da draußen mit Bart, lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch nicht sagen, dass das nicht gut aussehe. Genau. Ihr seid unsere Zukunft. Frauen mit Bart, ihr seid die Zukunft. Ja. Ja. Ja. Ihr seid was Besonderes. Ihr seid die Zukunft. You are the future. Yes, right. Right. Ihr baut Burgen in fremden Sandkästen. Ihr formt Geschlechtsorgane aus Rettich. Ihr bastelt der Presserbriefe aus Zeitung. Kommt zu uns, kommt zum Unruh Network. Lebt eure Kreativität auf unseren Websites, in unserer Radioshow aus. Ob ihr malt, schreibt, zeichnet, singt, was weiß ich. Schreibt uns eine Mail an studiofeedback@yahoo.de. Unruh Network. Unruhig statt unmündig. A very skillful attack, but you must realize I can't be cut. So it seems. Yeah. Ja, wenn dein Schleifer bad ist, wie im Latein am Ende bist, Jan schrinkst du willst und trotzdem nicht die Wende kriegst, dein Leben aus dem Ruder läuft. Fühlt sich wie ein Trance, dann entgeht es genauso, aber nicht bei der zweiten Chance. Steht zu viel auf dem Spiel, um darüber wegzusehen. Du kannst es nicht verändern, das recht nicht verstehen. Deine besten Freunde sind an dir vorbei, entweder du änderst dein Leben oder es teilt dich in zwei. Verdammt nochmal, du willst es tun. Nur die fehlt anscheinend die Kraft. Hast du gedacht, du bist genug davon, hast dein Leben lang was vorgemacht. Nach außen sind gleichgültig, man merkt dir nichts an. Niemand ahnt, was kommt, keiner kommt an dich heran. Deine Eltern machst du wahrscheinlich außer dir nur Schande, außer schlechten Noten und Scheiße. Bringst du gar nichts mit zustande. Du scheißt doch aufs andere sein, doch anscheinend auf dich. Kümmerst dich genug um deinen Spaß, aber vernachlässigst deine Pflicht. Oh shit, bist du denn? Merkst nicht, was passiert? Merkst nicht, dass dein freier Mann am Ende meist krepiert? Guckst du aus dem Fenster, siehst du, dass nur regnete? Was kannst du dafür, wenn dich Gott offensichtlich segnete? Wie viele Leute sagen, Gesundheit sei das Wichtigste. Bist gesund, depressiv, wenn dir den Scheiß aussichtet. Das Wichtigste ist die Freude, am Ende liegt nichts dran vorbei. Kannst du sowas nicht aufweisen, Mann? Fehlt dir der größte Teil. Du warst so vergeben, dass die endgültige Wende. Während du in deinem Bett liegst und dich fragst, shit, es ist jetzt das Ende. Und du denkst, es ist das Ende. Und du denkst, du gibst jetzt auf. Und du glaubst nicht an die Wände. Und du scheißt langsam drauf. Doch Fakt ist, dass du lebst. Und es kommen auch andere Zeiten. Also Kopf hoch geradeaus. Du wirst die Wege schon streiten. Und du denkst, es ist das Ende. Und du denkst, du gibst jetzt auf. Und du glaubst nicht an die Wände. Und du scheißt langsam drauf. Doch Fakt ist, dass du lebst. Und es kommen auch andere Zeiten. Also Kopf hoch geradeaus. Du wirst die Wege schon bestreiten. Du kannst es wenden und drehen, dir von allen Seiten ansehen, doch es bleibt wohl dein Problem. Verständnis brach dich soweit, jetzt kannst du gehen. Inspiriert von Dichtern, Fabelwesen und Feen. Höchstwahrscheinlich sind die Gedanken, die in deinem Kopf entstehen, dieselben, die unscheinbar sind und vom Winde verwehen. Die meisten denken, dein Leben ist durchdacht, bleib bei dem Gedanken. Und der Fall in den dunklen Schacht, er wartet auf Schauspieler, deine Art frontaler Aufprall. Kollision aus voller Fahrt schenkt dein Leben der Arbeit. Macht's wie alle, denn der es nicht tut, ist am Ende meist der Falle. Ungeahnte Regeln, die durch Gedanken entstanden, nicht die sanften Stand von links und rechts, Racken, Flaggen. Ist es leider nicht das, was die meisten quält. Es ist das, was du dir selber erzählst. Und trotz alledem, stillst dich nicht. Solange du Spaß haben kannst, denkst du daran nicht, dass du hier nicht untergehst, wenn du dich nicht auf dein Arsch setzt. Jetzt endlich aufhörst, bevor der Schmerz dich zersetzt. Du wartest so vergebens auf die endgültige Wende. Während du in deinem Bett liegst und dich fragst, shit, es ist jetzt das Ende. Es ist jetzt das Ende? Was? Ja, es ist jetzt das Ende. Very interesting technique. Es ist das Ende und du denkst, du gibst jetzt auf. Und du glaubst nicht an die Wände und du scheißt langsam drauf. Doch Fakt ist, dass du lebst und es kommen auch andere Zeiten. Also Kopf hoch geradeaus, du wirst die Wege schon bestreiten. Und du denkst, es ist das Ende und du denkst, du gibst jetzt auf. Und du glaubst nicht an die Wände und du scheißt langsam drauf. Doch Fakt ist, dass du lebst und es kommen auch andere Zeiten. Also Kopf hoch geradeaus, du wirst die Wege schon bestreiten. Und du denkst, es ist das Ende und du denkst, du gibst jetzt auf. Und du glaubst nicht an die Wände und du scheißt langsam drauf. Doch Fakt ist, dass du lebst und es kommen auch andere Zeiten. Also Kopf hoch geradeaus, du wirst die Wege schon bestreiten. Du wirst die Wege schon bestreiten. Und du denkst, es ist das Ende. Und du denkst, du gibst es auf. Und du glaubst nicht an die Wände. Und du scheißt langsam drauf. Doch Fakt ist, dass du lebst und es kommen auch andere Zeiten. Also Kopf hoch geradeaus, du wirst die Wege schon bestreiten. VZ. Lausch die Mitte. Das ist jetzt das Ende. I'm afraid you must defeat me first. Okay, da sind wir wieder. Das war Vollzeit mit Ist das jetzt das Ende im Remix. Nochmal, sorry, wollte ich eigentlich schon letztes Mal reinnehmen, aber habe ich jetzt irgendwie nicht mehr hingekriegt. Aber dafür habe ich es diesmal gespielt. So, da ich gerade keine Ahnung habe, was ich labern könnte, nimm es du, ja? Mal, ne? Okay. Ja, dann. Hallo? Ja, also. Ich glaube. Entschuldigung. Ja. Okay, dann muss ich mal kurz unterbrechen. Nein, gestern hat Sebastian Schröder im Bus gesehen. Nein. Ich weiß nicht genau, ob er es selber war, aber jedenfalls sah er genauso aus, etwas mitgenommen, hat wahrscheinlich was getrunken. In Heidelberg war ja dieser Terror-Typ, der haben die gefunden und vielleicht war Schröder ja da und hat sich deshalb da etwas besoffen, weil er ist nicht ganz... Sind wir wieder da? Ja. Okay. Tut mir leid, Apropos Politik, ich hoffe mal, Stoiber ist jetzt nicht Kanzler. Gut, so viel dazu. Weil wir nehmen die Show ja ein bisschen früher auf, das wissen wir jetzt noch nicht, ne? Aber wieso eigentlich jetzt schon aufhören damit? Es gibt da doch eigentlich noch was Wichtiges zu sagen. Nämlich, Stoiber erzählt gerne Geschichten. Märchen in uns. Ja, aber in unserem Fall Geschichten, weil wir haben auch eine Geschichte vorbereitet, die ihr weiterführen dürft. Und die spielen wir jetzt, bitte sehr, eure Geschichte. Paper Jam Geschichte. Es war einmal ein großer Mann mit dem Namen Klaus Oliver. Jeder mochte ihn, doch er mochte niemanden. Da, jetzt seid ihr dran! Nun brauchen wir euch. Meldet uns, wie die Geschichte weitergeht. Den Anfang der Geschichte könnt ihr nochmal auf unserer Website zum Nachlesen www.paperjam.devu. Da steht übrigens auch unsere Telefon, unsere SMS-Nummer, falls ihr die vorhin nicht mitgeschrieben habt. Oder den Zettel inzwischen verloren habt. Oh, warte mal, Leute. Ja, okay. Mein Programm... Hilfe, mein Programm spinnt. Da steht was von locked. Ja, ich rede aber mal weiter, okay? Also ich weiß nicht genau, was jetzt los ist, aber... Wir sind gelockt. Also, falls ihr den Zettel verloren habt, geht nochmal auf www.paperjam.devu, unsere Webseiten. Wer Kontakt per Mail zu uns aufnehmen will, der schickt eine Mail an studiofeedback@yahoo.de. Genauso, wenn er vielleicht etwas uns helfen kann. Wir wissen nämlich nicht, Bärensinn hat irgendwas zum Essenbau rausgebracht, sowas ähnliches wie Gummibärchen. Wir wissen es mir nicht ganz sicher. Was? Könnt ihr uns das vielleicht sagen? Also, schickt uns das an an studiofeedback@yahoo.de. So, wenn ihr übrigens bei der Geschichte nicht mitmachen wollt, setzen wir diese Gruppe knallhart ab. Da gibt's keine Chance, keine Lösung, nix. Mies, was? So, und jetzt geht's erstmal Werbung. Nach der Werbung gibt es nämlich diesen Track, aber ich bin jetzt dadurch, dass das Programm gelockt ist, etwas aus der Fassung geraten, weil ich weiß nicht mehr, wie ich das Programm anlocken könnte. Leute, das ist nicht so gut. Das ist eine Unverschämtheit, um es mal so auszudrücken. Und deshalb... Auf jeden Fall hört ihr nach der Werbung dieses. Und nach der Werbung bei Paper Jam. Wir holen die Fässer aus dem Keller, will den Sound auf. Wir besuchen dich heute in deinem Traumhaus. Die Band und Anspruch mit Tassen hoch. So ist es. Und jetzt müsste eigentlich Werbung kommen. Die konnte aber nicht, weil das dein Programm spinnt. Was auch immer das soll. Ich hoffe mal, ich kriege das hier irgendwie in den Griff. Kriege ich aber nicht. Das ist das Problem. Ach Leute, das muss doch alles nicht sein. Hallo, du Scheißprogramm. Ja. Was machen wir jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich keine Ahnung habe, wie ich dieses Programm wieder zum Laufen kriege. Ich muss aber mal alle Tasten durchdrücken. Irgendwas wird schon reagieren, hoffe ich vielleicht. Eventuell. Nein. Hallo. Das ist Radio Live. Paper Jam. Echt wie wir? Und ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich jetzt tun soll, denn dieses Programm ist immer noch gelockt und ich werde jetzt ein bisschen auf den Tasten rumdrücken, solange unterhält euch der einzigartige Sebastian mit, weiß ich nicht. Er unterhält euch halt. Ja, das sieht jetzt sehr professionell aus, wie er auf den Tasten rumdrückt. Also wenn das nicht wird, weiß ich auch nicht. Vielleicht sollten wir uns doch irgendwo einen Spezialisten holen. Einer, der Ahnung hat, was er macht. Naja, ich meine... Wir schaffen das auch noch irgendwie. Gar kein Problem. Das wird irgendwann funktionieren, das ist nur eine Frage der Zeit. Kein Problem. Ja, ich meine, das kann halt mal passieren, das ist ganz normal. Das ist live, Radio das ist live. Voll. Das ist live. That's live. Yes. Live ist live. Juhu! Ja, aber es tut sich nichts. Computerspiel ist alleine weiter. Ja, das ist eine wir sind wunderbare Sache. Wir haben es immer gewusst, die Computer über die Welt. Und uns und unsere Show. Kinder. Wir können hoffen, dass in 13 Sekunden einfach alles aufhört von selber. Dann haben wir Glück gehabt und dann, ja, wenn wir Glück gehabt haben, dann wäre es nicht schlecht, würde ich sagen. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Dann haben wir Pech gehabt. Wir haben nicht Glück gehabt übrigens. Der Beat geht nämlich einfach weiter. Das ist nicht ganz so gut, denn eigentlich will ich... aufhören. Ah ja, warte mal. If you can see the unlock window, close this dialog box first, then press F9 and type your unlock password if any. Also, F9 drücken. Locked. Jetzt haben wir das Passwort. Wir haben ja kein Passwort und deshalb hat es geklappt. Warum auch immer. Wir haben gewonnen, wir haben voll die Ahnung. Ich hab's immer gesagt, wir super, haben voll die Ahnung. Super, und jetzt gibt's, wie schon angekündigt, und tut uns nochmal leid, wir... Ja, und fällt jetzt auch noch runter, das ist eine ganz tolle Sache. Wir angekündigt jetzt die Band und Anspruch mit Tassen hoch. Tut uns nochmal leid, aber das ist viel besser, das ist Kult, das ist Radio vom Feinsten live mit dem Unruheherz und dem Sebastian. Bitte sehr. Und die Frauen raus und mit den Möbeln in den Garten, ich höre das willkommen auf. Die Gästeliste heute Abend steht auf der Tapete. Stell dich schon mal ins Treppenhaus und fang an zu leben. Merk dir alle Namen und fang schon mal an zu beten. Denn wir sind stadtbekannt für chaotische Väter. Frag mich erst, was ist los? Wer und die Tassen hoch. Nachbarn sind doch ich und du. Alle Tassen hoch. Frag mich erst, was ist los? Jetzt. Denn wir feiern heute ein Fest und zwar ein großes. Und boah, ist heute da, also los jetzt. Ha, der eine und der andere mit einem fast perfekten Show. Wir sollten reden unter den Tisch, ganz egal wer. Gib mir Klaus, Oskar, Hermann und noch Karl her. Ich trink am meisten ab als erster mein Glas leer. Ich kann mich stoppen, wenn ich grad nicht so in Fahrt bin. Sag nicht erst, was ist los? Wir und die Tassen hoch. Nachbarn sind doch ich und du. Alle Tassen hoch. Was ist los? Wer und die Tassen hoch? Die Nachbarn sind doch ich und du. Alle Tassen hoch. Die Band und Anspruch mit Tassen hoch. Und tut uns nochmal so, das mit dem Fehler da war schon ein bisschen scheiße, aber das war echt keine Absicht. Habt ihr diese lächerlichen Werbungen in dieser Zeitung gesehen? Dieser Zeitung, die immer so objektiv und seriös berichtet? Ja. Die kein bisschen voreingenommen oder parteiisch ist. Ruth Moschner sucht einen Mann. Na gut, warum nicht, aber so billigst. Und nun kommen wir zu einem Teil der Sendung, den die meisten Hörer schon von Anfang an entgegenfiebern. Es geht an das brisanteste Dokument der deutschen Nachkriegszeit. Die letzten Minuten unseres Star-Reporters Horst und seinem Interview-Partner Gustav. Wir wissen, dass das Gesprächsthema nicht ganz den Kern dieser Sendung trifft, aber es ist eine sehr wichtige Sache, die uns alle angeht. Das ist ein packender, investigativer Aufklärungsjournalismus, der nur noch von 9 Live besser gemacht werden könnte. Die letzten Minuten unseres Star-Reporters Horst. Ich hoffe, du hörst jetzt da oben. Jetzt erfährt die Welt die ganze Wahrheit. Ja, natürlich, Herr Schmöhn, ich bin der Horst. Das kann man so oder so aussprechen, entweder so Horst. Sprechen Sie bitte nach. Horst. Horst. Genau. Oder Horst. Horst. Was gefällt Ihnen persönlich jetzt so besser? Der Horst. Gut, dann Herr Schmöhn, ja, Gustav. Für Sie jetzt Horst. Oder der Horst. Horst. Nein, das war aber erst nach dem Schluss, okay? Gustav. Ja, okay. Kommen wir zurück zu... Okay, Gustav. Ich darf dich doch Gustav nennen, oder? Ja, Horst, ne? Dankeschön, Gustav. Ich bin der Horst, er ist der Gustav. Und Gustav, hören Sie das auch, Gustav? Ja, das umgibt mich schon voll. Herr Gustav, bei welcher Gossensprache fallen Sie denn voll? Herr Gustav, hören Sie das auch? Herr Gustav! Herr Horst! Herr Gustav! Herr Horst! Sehen Sie das? Herr Gustav, da! Was kommt da auf uns zu? Es ist grün und blau und rot und groß! Ja! Herr Horst, es wackelt hier alles! Warum wackelt hier alles, Herr Horst? Es ist, was ist das? Was ist das? Was? Bleiben wir ganz ruhig! Bleiben wir ganz ruhig! Es kommt auf uns zu, Herr Horst! Herr Gustav, es kommt auf uns zu! Horst, wir trauen ihm nicht. Spricht der Typ, der sich mit seiner Freundin besorgen kann. Und der Mann, der gerne einer wäre, aber eigentlich keiner ist. Der mit jedem zweiten Satz auch noch Texten selber ist. Der MC mit komplexen, massenhaft schlechten Texten. Sollt die Blatt jetzt wechseln oder wollt ihr wirklich nochmal hören? Von dem Typ, der scheint dir nie im Backspin. Ich bleib wohl der Rookie, ohne Orientierungssinn. Das ewige Talent nimmt im Jahr noch Niederlagen hin. Zudem bin ich der Typ, der beim Pfeifrauchen umfällt, weil er zu besoffen ist. Bei dem Mädchen steht zu denken, na hoffentlich tritt dieser Junge nie in Kontakt mit unserer Tochter. Und zweifelsfrei hinterlass ich meinem Publikum keine Hate, sondern nur glückliche Opfer. Also glaub mir, mir liegt das schwer am Magen. Mein Rap-Film wirklich Kern aus einem Schreck. Mein Leben nur einzig und allein auf das Lesen von Sternkarten. Hoffe irgendwann in meinem Werdegang habe ich beim Abspritzen kein Spermien, sondern nur noch THC und Thermsamen. Letztendlich könnte man als meinen Schwill den Track hier nur aus Reihen selbst beschreiben. Stetigisch beim Metzger, Geier am Kratz, Escape verschreiben. Stell mir vor, wie es wäre, erst mit 60-Jährigen zu treiben. Spricht der Hobbyaktivist, der selbst den Duck und Duckes Raps nennt. Trotzdem auf jeder zweiten Party ein teils misses Brett fängt. Morgens nach dem Aufstehen schon rauchend aus am Bett rennt. Sich für kleines Handgewiebe check es gegen die Wand slammt. Und hätte schon eine Arbeit, wäre ich übrigens auch der Typ, der ist dreimal die Woche krank steht. Aber so bin ich nur das skrupellose Cannabis-Schrank. Hab viel zu oft eine Pfeife statt. Mein Mic in der Hand, dafür einen eigenen Versand. Zu Hause einen kleinen Wandschrank. Da hausen meine Frauen, ziehen sich dann 6 Touristen an Land. Der Mann, ich bin so krass wortgewandt. Ich bin der einzigste MC, der einen Text verteilt über ein Jahr. Schreibt plötzlich in der Schule, aufsteht und rappt, als wäre er gerade tapert. Allerdings nur sein Kommentar reimt, ansonsten bei jeder Meldung schwitzt, als wäre es aus Gefahrenheit. Ich bin der Typ, der sich freut, wenn ihr nach meinem Rap mit Panik seid, weil ihr dagegen zu statisch halt das Gefühl habt, ihr kam nicht weit und somit jedem die Wahrheit zeigt, als war's. Shit. Mach in kurzer Zeit die Mischung fit mit Harz, das so knepig ist wie ein Stück vom Brett. Und dann geht es auch schon über zu den Details. Da verbergen sich die wahren Styles und das weilt sich mit fetter Mucke einfach derbe chillen lässt. Dann schaffe ich den Kopf und drücke noch kurz die Mischung fest. Mann, ich bin mir sicher, die gibt mir hier und jetzt den Rest. Bevor es aber wirklich losgeht, mach ich mir noch kurz was zu trinken, klar. Und was seh ich da? Ein Special und das von meiner Marcola-Fläche wunderbar. Und sogar das Wetter ist perfekt, doch jetzt wird lang genug gelabert und die Mischung wird gecheckt. Mein Kopf bringt den Flash wie an Silvester, der Sekt Für manche bestimmt derbe als Bannern. Den Schei dialektisch persönlich. Ich hoffe nur, dass mich für kurze Zeit keiner aus meinem Kreise weckt. Dann wird die Lage kurz gecheckt. Sich ein zweites Mal nach der Cola gereckt. Und beim Reingehen wie so oft in meinem Schreibtisch angeeckt. Doch was soll's, such jetzt erstmal meine Matratze. Werfe mich ins Bett, drücke Play, sage Peace und Ratze. Ayo. RSMC im Doppelpack. Erst mit Hier spricht, danach mit Pfeifenzug. Und jetzt gibt's hier Avantgarde mit Leben für den Scheiß, Kalb mit Trophon Hip-Hop und RSMC nochmal mit Reimskala. Flora Dreier bei Paper Jam, der Unruhe Show mit dem Unruheherd, diesmal auch mit Sebastian. Aber davor unsere Paper Jam Call Center. Bitte sehr. Das Paper Jam Call Center ruft jetzt bei uns an und habt damit die Chance, in den nächsten Shows dabei zu sein. 040-605-6605-7353. Laut einfach, was euch gerade einfällt. 040-605-6605-7353. Oder per SMS an 0170-665-6928. Und dann die Nachricht mit folgenden Zeichen beginnen. Raute 7353 Raute. Ruft an, meldet euch per SMS oder schickt eine Mail an studiofeedback@yahoo.de. Das Paper Jam Call Center. Ach, bin ich jetzt hier richtig beim Radio? Ich wollte deine Unruheherd mal fragen, aber vielleicht mal Zeit hin. Ich mache Gattefest im November und da können wir die Brache für die Ansprache und so weiter. Naja, auf bald, man sieht sich. Hey, du hässliches Arschloch! Du hast mir versprochen, dass du mich zum Radio bringst und was ist das jetzt? Eben so eine Billigsendung auf einer DVD für pickige Computerfreaks. Du kannst mich mal... Ja, hallo. Ihr seid absolut der beste Sender. Ich höre euch jeden Tag. Ich find's voll geil. Ja. Ich lieb das, was ihr so spielt. Ist toll. Ich bin total begeistert, vor allem vom Unruheherd, der ist noch besser als alles andere. Wenn der irgendwie im Fernsehen auch kommen will, würde ich den auch gucken, weil er ist total gut. Ja, ey, seid mein Lieblingssender. Ey, Unruheherd, wenn du mir 60 Euro dafür nicht gibst, dann ruf ich nochmal an, nehm alles zurück, okay? Das Paper Jam Call Center ruft jetzt bei uns an und habt damit die Chance, in den nächsten Shows dabei zu sein. 040-605-6605-7353. Laut einfach, was euch gerade einfällt. 040-605-6605-7353. Oder per SMS an 0170-665-6928. Und dann die Nachricht mit folgenden Zeichen beginnt. Raute 7353 Raute. Ruft an, meldet euch per SMS oder schickt eine Mail an studiofeedback@yahoo.de. Das Paper Jam Call Center. Yeah. Inspiriert von Ami-Rap-Stars, Marken, Lamborghini, 10 Kids, ab 12 mehr zu stoppen, in Hyperblänen zu stoppen. Je teurer, desto besser heißt die Devise. Die Mutter kriegt ne Krise, der Vater mit 20.000 in der Miese, denn es hieß er. Du kein Fubu, bist du uncool, egal ob du Britney Spears hast oder Xavier Naidoo. Es kommt den kleinen Knirpsen nicht auf die Mucke an, doch sie stehen täglich unter Gruppenzwang. Meine Aufgabe ist nicht, Hip-Hop zu verteidigen, doch Wertstellung beziehen, wenn Leute mich beleidigen. Natürlich kann ich nur für mich und meine Texte sprechen, doch mit der Crew an der Seite kann ich jedes Limit brechen. Rap muss man fühlen, sonst kann man's lassen, man kann ihn nur lieben oder nur hassen. Rap bedeutet in meinem Leben sehr viel, darum werde ich weiter rappen als nur bis zum Ziel. Ich kann nicht nachvollziehen, was wir MCs für Rappen finden. Es ist meine Pflicht und Schuldigkeit, durch Hip-Hop zu verkünden. Jeder zweite trägt nur Baggies, denn so wird er akzeptiert. Doch ich scheiße auf das Raps, weil es hier nicht interessiert. Gedenken ist genügend, wenn man seinen Hauptjob verliert. Doch man wird nicht involviert, indem man sich als Dormes geht. Und es passiert fast nie, dass jemand einen Text studiert. Denn sie fressen nur die Scheiße, die Medienwelt serviert. Der Vergleich fällt mir ziemlich leicht. Ich sag, ich muss gewonnen, hab noch nichts erreicht. Hoffe nur, ist die beste Zeit. Fact, du bist konstant, Rack, lass es dir erklären. Du laberst was von deiner Ehre. Lieber würde ich sterben, also passt jetzt auf, wenn wir euch es lernen werden. Was denken alle genau? Wie 10 Herren vom Fern, ihr seid nicht die Erben auf Erden, die den Shit gewähren. Rap kann man nur fühlen und nicht erwerben. Nicht erwerben, nicht erwerben, nicht erwerben, nicht erwerben. Hip-Hop ist unser Leben, deshalb können wir nicht verstehen, wie Industrie und Medien die Kultur ausnehmen. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß, wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß, wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß, wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Die Promotion ist fett, die Anfrage steigt weiter. Jemand hat was Neues, der andere zeigt Neider. Wer hat den dicksten und teuersten Pulli? Geh zu deiner Mutti und hol dir einen Schnulli. Du Prolo, mit tiefgelegtem Polo bist du nicht Solo, sondern Mafioso. Steck die Kohle lieber in Kosovo. Selbst die großen Firmen haben das Ding gecheckt. Mit einem Schreck sehe ich Baggies bei all dem Set. Nicht weil Baggy trägt, sind automatisch Fame. Und du glaubst, Turbo ist Hip-Hop, dann kannst du gehen. Real und Held wird man nicht von heute auf morgen. Man muss lange an sich glauben, genau wie Michael Jordan. Nicht jeder MC dealt oder kifft. Was wirklich zählt, ist der Griff zum Stift. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich kein Hip-Hop hätte. Also werde ich rappen, bis ich verrecke. Diese Art von Gefühl kann dir das Einzige nicht vermitteln. Was erlaubt der Typ, um euch mit Hip-Hop zu betiteln? Der Scheiß ist jetzt modern, jeder will damit beginnen. Doch so viele blinde Passagiere bringen das Schiff zum Sinken. Ihr versucht darzustellen, was ihr eigentlich nicht seid. Ich bin es leid, mir dann zu sehen, dass ihr nur Fassade zeigt. Hip-Hop for life, deshalb greife ich zum Mic. Mein Leben spiegelt sich in jeder Zeile, die ich schreibe. Deutscher Rap will ja was sagen, aber du bist frustriert. Eben hier zum Fuß und sagt, Rap hat nie existiert. Registriert den Beat, aber hab noch nichts kapiert. Der Kälter als ein Löwe, der am Nordpol friert. Ihr stört Hip-Hop ein und ihr denkt, dirigiert. Aber ich weiß genau, dass ihr eines Tages verliert. Seid euer wahres Gesicht, ihr seid doch alle maskiert wie Diebe. Aber was ihr glaubt, ist die Hip-Hop-Liebe. Hip-Hop-Liebe. Erleben. Deshalb können wir nicht verstehen, wie Industrie und Medien die Kultur ausnehmen. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß. Wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß. Wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß. Wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß. Wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß. Wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß. Wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Von euch weiß, von euch weiß, von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß. Wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß. Wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß. Wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Wir leben für den Scheiß, wir leben für den Scheiß. Wir kicken unsere Styles, bis es jeder von euch weiß. Von euch weiß, von euch weiß. Passe ich in das Richtspiel, kriegt doch keiner Riesen. Rapper, Burner, Fucker, Downer, Apotheke, Teile, Mikrofile, Sucker, Rotzen, viel zu viele Drogen, Synthes, Flasher, Kiffer, Burner, Fucker, Downer, Apotheke, Teile, Mikrofile, Sucker, Rotzen, viel zu viele Drogen, Synthes, Flasher, Kiffer, Burner, Fucker, Downer, Apotheke, Teile, Mikrofile, Sucker, Rotzen, viel zu viele. Ist vorbei, eine neue Ära hat begonnen. Der Grundriss des Netzes, ich schon längst gesponnen und hält mich auf dem Boden wie das Gewicht von 20 Tonnen. Habe einiges gewonnen, doch auch einiges verloren. Doch fühl mich auserkoren, meine Stadt und meinen Namen mit allen möglichen Sorten von dort und in jeglichen Orten im Hip-Hop zu performen. Doch dazu braucht man Zeit und die habe ich mir genommen. Jetzt werden Träume erst richtig wahrgenommen und dazu noch gelebt. Und die Erde bebt, wenn ich mein Potenzial erhebe. Denn ich lasse es Punch ins Gießen, bis die richtig derben Reime spießen. Gib sie euch zum Genießen. Doch den Fakern werden sie wie Pfeile in den Rücken schießen, bis sich ihre Augen schließen. Und dann werden sie von mir mit präzisen Prisen vermieden und verwiesen. Willkommen in der Reichskala, wir bauen uns jeden Fall. Genial und radikal, wir fahren mit drei Markstall. Wir sind am Brennen und das Meer so fatal. Willkommen in der Reichskala, wir bauen uns jeden Fall. Genial und radikal, wir fahren mit drei Markstall. Wir sind am Brennen und das Meer so fatal. Zweiter Akt, eins ist fuck, ich bin im Takt, der Kunk knackt. Und der Pack mit dem Mic ist geschlossen und wird doch gleich begossen in den Fluss. Auf Niveau stehen die Faker in den Hitparaden plus. Also üb ich pausenlos, Bastler an Demos und Traum von Champs und fetten Shows. Denn das Ziel für mich bedeutend wie für Hausfrauen Krieg in der Kombi mit Zenil. Also brauch ich Stil und das am besten ziemlich viel. So wie Wasser im Nil oder Danks in einem Spiel von Shaquille O'Neal. Ich erlaube mir keinen Stil, benutze Hip-Hop als Ventil. Hole damit Faker Kiel als reimspuckendes Reptil. Immer wieder hör ich Keep It Real, doch alle jagen nur nach einen richtig fetten Deal und bleiben daran hängen. Doch Alter, ich mach mich frei von diesem Zweck. Werde Eisenketten sprengen, zwar mit Punchlines in Mengen. Werde alle toll zu drängen, wen ihn somit umlegen, überlegen, der meine Reihen fegen, sich bewegen. Du machst mich stressen, sagst im Weg, hältst dabei ganz mehr dagegen und bist mir somit um mindestens 5 Levels unterlegen. Willkommen in der Reimskala, wir bauen uns jeden Fall. Genial und radikal, wir fahren mit Reim, Hartstahl. Wir sind am Brennen und das Meer so fatal. Willkommen in der Reimskala, wir bauen uns jeden Fall. Genial und radikal, wir fahren mit Reim, Hartstahl. Wir sind am Brennen und das Meer so fatal. Das dritte Kapitel wird verfasst und geschrieben, weil wir Hip-Hop leben und lieben, drauf chillen wie auf Wicke 7. Wir kommen mit Tränen, die mich leiten, mich auf meinen Weg begleiten. Wir gehen das Schweigen und breiten, als wären es Kleinigkeiten. Erleben keine Pleiten über, Geschmäcker lässt sich streiten, doch wir werden weiter fighten. Zudem fliegen bei mir Styles wie bei Elban die Socken. Ich werd sie weiter rocken und so stundenlang, so wie Fix und Peter zocken oder Käfer. Ich smash und Bimbus flocken, werd euch wie ein Stephen King schocken und mit meinem Tanker voller Skills andocken. Der neue Style ist trocken und mit Flows will ich im Blocken. Und klingt der Bescheid später erstmal richtig heiß, bin ich sicher, dass ich weiß. Der Fleiß hat sich gelohnt, wurd's entthront, nicht verschont, gar geklont. Und lebst, wie du zu deiner Oma sagen würdest, hinter Mond. Willkommen in der Reimskala, wir bauen uns triumphal. Genial und radikal, wir fahren mit Reim, Hartstahl. Wir sind am Brennen und das Meer so fatal. Willkommen in der Reimskala, wir bauen uns triumphal. Genial und radikal, wir fahren mit Reim, Hartstahl. Wir sind am Brennen und das Meer so fatal. Willkommen in der Reimskala. Willkommen in der Reimskala. Also der Folge 3 bei Paper Jam mit Avantgarde, Kype und RSMC. Wir trinken gerade einen Berenzen, saurer Apfel und Punica Multivitamin 17+4 gemischt, das irgendwie, sagen wir, interessant schmeckt. Schieben wir darauf auch einmal die Tatsache, dass heute einiges schiefgelaufen ist, das hatten wir auch am Anfang der Sendung angekündigt. Was bleibt noch zu sagen? Leben ist vorhanden. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Und wer anderen eine Grube gräbt, sollte nicht mit Steinen schmeißen oder so ähnlich. Danke für diesen Tipp auch an Sebastian. Meint ihr auch, oder? Auf jeden Fall gibt es jetzt Leunig mit Selbstvertrauen und Basement 39 oder 39. 30? Ja. Macht, was du für richtig hältst. Ja, bis gleich. Sure. schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nochmal kurz aus WC, wegen Styling also nicht beschweren. Schließlich muss ich top aussehen für die Jungen, denn oh Gott, ich tu schon so, als ob Chancen für mich drin wären. Doch bei mir sind Mädchen Bekanntschaft näher. Mir fehlt's an Optimismus, sitze eher gelangweilt da. Während die anderen rumknutschen an der Bar, mach ich mir ein Erdinger und eine Schachtel kippen klar. Schau ich sie mir an, die ganze Frauenschar, denk ich mir, na leu nicht, ob auch für dich was dabei war, wohl eher nicht. Ach ja, pack mich dann auch noch die Tanzlust, wartet auf mich schon, der nächste Frust. Lauf ich rückwärts wie Michael Jackson beim Moonwalk, ist mir das nicht so peinlich wie als Kasper Marabella Talk. Werd ich dann an oder eher ausgelacht, spielt mir die Röte ins Gesicht, ja leu nicht mit Frauen, ist das wieder nicht. Manche Mädchen finde ich so richtig nett, würd sie gerne kennenlernen und zwar nicht nur fürs Fett. Wenn ich doch nur einmal Selbstvertrauen hätte, doch ich lass es lieber bleiben, hat doch eh keinen Zweck. Manche Mädchen finde ich so richtig nett, würd sie gerne kennenlernen und zwar nicht nur fürs Fett. Wenn ich doch nur einmal Selbstvertrauen hätte, doch ich lass es lieber bleiben, hat doch eh keinen Zweck. Hab ich dann doch mal den Mut, ne Mädel anzusprechen, muss ich aufpassen, beim Sprechen nicht zu brechen, denn es wird sich rächen. Mit Alkohol bin ich nicht mehr schüchtern, quatsche jedoch nur Mist, viel mehr als wär ich nüchtern. Es gibt Sachen, die beim Kennenlernen etwas stören, denn wer will beim lauten Techno-Lärm schon mir zu hören? Beim netten Blausch, da würd ich die Mädels betören, da gibt's nen Ausweg aus der Krise, könnt ich spüren. Es sprach mich mal ne Traumfrau an, ich schwitze wie ne nasse Scholle. Es ging um Sex von wegen Jungs im Bett und ihre Hauptrolle. Da ich mich in Sachen Theorie auskenne wie Oswald Scholle, gab ich ihr Tipps, sie schien betrunken, völlig von der Rolle. Kein Mack an Sicht, in Gedanken lag sie schon auf meinem Kissen. Doch sowas nutze ich eigentlich nicht aus, müsst ihr wissen. Ein Kerl kam an mich, plagte noch das schlechte Gewissen. Ihr Freund, alles schien vergessen und sie waren sich am Küssen. Manche Mädchen finde ich so richtig nett, würd sie gerne kennenlernen und zwar nicht nur fürs Fett. Wenn ich doch nur einmal Selbstvertrauen hätte, doch ich lass es lieber bleiben, hat doch eh keinen Zweck. Manche Mädchen finde ich so richtig nett, würd sie gerne kennenlernen und zwar nicht nur fürs Fett. Wenn ich doch nur einmal Selbstvertrauen hätte, doch ich lass es lieber bleiben, hat doch eh keinen Zweck. Ich finde, ich bin eine gute Partie. Eltern müssten begeistert sein, wenn ich mit ihrer Tochter ausgehe. Oder? Oder? So saß sie sogar schon in der Lovebox von Kai Pflaume, denn nur die Liebe zählt, wie ich naiv glaubte. Erzählte vom Problem mit Frauen, wartete, was passiert, Sonntag dann die Sendung anschauen, doch da wurde ich aussortiert. Nach dieser Pleite habe ich nicht mehr dran geglaubt, doch in der Disco hat mir ein Mädchen die Sinne geraubt. Sie hat lässig Kaugummi gekaut und mich angeschaut, die Pumpe war im Rasen, wenn mich das nicht gleich umhaut. Ich spürte es überall, das Adrenalin, so ging ich dann mit ziemlich faulen Magen zu ihr hin. Fasste allen Mut und stotterte ein paar Worte zusammen. Willst du ein Bier? Vielleicht ein Han? Na danke, sagte sie dann ziemlich cool und gefasst. Ich wollte eigentlich nur wissen, wo du dein T-Shirt gekauft hast. Tja Leute, ihr seht, so ist das mit dem Selbstvertrauen. Auf das kann man wirklich nicht bauen. Manche Mädchen finde ich so richtig nett, würd sie gerne kennenlernen und zwar nicht nur fürs Geld. Wenn ich doch nur einmal Selbstvertrauen hätte, doch ich lass es lieber bleiben, hat doch eh keinen Zweck. Manche Mädchen finde ich so richtig nett, würd sie gerne kennenlernen und zwar nicht nur fürs Geld. Wenn ich doch nur einmal Selbstvertrauen hätte, doch ich lass es lieber bleiben, hat doch eh keinen Zweck. Ja, hallo? Ja, hallo, hier ist die Susi aus Kreuzberg. Ich bin 10 Jahre und ich wollte dich fragen, Regular, was denkst du eigentlich zum Thema Schule? Jeden Morgen wird man in eine Anstalt gezwängt, die sich aus irgendeinem Grund auch noch Schule nennt. Jeden Morgen wünscht man sich, man wäre in sein Bett. Ein bisschen pennen, als wär ich fett. Wissen wird einem aufgedrängt, ohne eigenen Willen. Und außerdem gibt es auch noch viel zu wenig Zeit zum Chillen. Ja, Mann, ich mach es richtig, schreibe Texte, und das ist wichtig, denn meine Texte sind eine Zukunftsanlage, weil alle hören, was ich zu sagen habe und was ich sage. Ich sag, die Schule ist eine Plage. Lass dir nichts aufzwängen, sei lieber dabei, mit Freunden abzuhängen. Und mach, was du für richtig hältst, denn das ist, was dir gefällt und auch für dich das meiste zählt. Lass dir nichts aufzwängen, sei lieber dabei, mit Freunden abzuhängen. Und mach, was du für richtig hältst, denn das ist, was dir gefällt und auch für dich das meiste zählt. Warum sich also täglich aufs Neue strapazieren? Denn wenn man einen guten Job will, muss man sowieso studieren. Und das, weil die meisten in der Schule nichts kapieren. Nicht dagegen fake nicht, wenn ich euch meine Texte passe. Es ist wie Sammy sagt, die Masse bleibt total wie zweite Klasse. Ich will nur rappen. und dabei mein Dough brichen. Nicht bei einem 0-15 Job den Boss im Arsch kriechen und scheiß auf die Schule und mach was dir gefällt. Denn das ist das, was für dich am meisten zählt. Lass dir nichts aufzwängen, sei lieber dabei mit Freunden abzuhängen und mach was du für richtig hältst, denn das ist was dir gefällt und auch für dich das meiste zählt. Lass dir nichts aufzwängen, sei lieber dabei mit Freunden abzuhängen und mach was du für richtig hältst, denn das ist was dir gefällt und auch für dich das meiste zählt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Auf DJ Lomax Beats, yo. Check den Scheiß. Und auch diesmal gibt's wieder einiges an Grüßen rauszuhauen. Erstmal Grüße an alle, die in Liberty City, in der Weltstadt oder in den Mückenloch rumcruisen. Und wenn ihr irgendwie auch anders cruist, dann auch Grüße, sind wir ja nicht. Grüße an meine Leute in Heidelberg, Speyer, Weinheim, Oftersheim, Mannheim, Eberbach, Neudesheim, Wilhelmsfeld, Schwetzingen, Blankstadt. Schon auch Grüße von Sebastian. Ich grüße alle Leute, die mich kennen, die ich kenne, die ich mag. Und vor allen Dingen meine Mutter im Altersheim. Gruß an die Hotchi Radio Crew, Gruß an Stinkefinger und Bugmist, Gruß an die PC Action an Ahmed, Gruß an Gisel Hersur, dieser Name hat einfach einen Gruß verdient und wie jede Sendung ein Gruß an alle Frauen da draußen, danke, dass es euch gibt. Gruß geht raus an alle Artists, die wir so spielen, meldet euch, wenn es was Neues von euch gibt, wir haben immer Interesse an guten neuen Tracks. Studio Feedback at yahoo.de, ein Gruß diesmal auch an den PC, den wir diesmal das letzte Mal für Paper Jam verwenden. Es ist zwar ein Wrack, aber immerhin hat er schon 3 Sendungen Paper Jam durchgehalten, ohne Absturz. Das ist fantastisch! Gut, naja, noch ein paar Grüße von dir, Sebastian? Nein. So, Leute, macht's gut. Am Mikrofon war der Unruhe. Wir hatten heute als Special Stargast Sebastian. Ihr habt mal wieder Pepper Jam, die Unruhe-Show gehört. Diesmal Folge 3 mit der Ferienabschieds-Spezialausgabe. So, das war's. Wir verabschieden uns. Und ihr hört jetzt Rap ist so viel mehr von Next 86 bzw. Next 86. Das weiß ich nicht genau. Wer weiß das schon? Macht's gut. Macht's gut. Das war Pepper Jam, die Unruhe-Show. Nicht, um Meinung bis ins Äußere zu bewerten. Ich rap auch nicht, um mein Image auszuhärten. Ich rap auch nicht, um zu sagen, ich hab's von allen am schwersten. Ich rap auch nicht, um zu zeigen, ich bin am derbsten. Ich rap aus Liebe zum Rap, aber ich merke, dass du sowieso nicht checkst, du Depp. Ich mach Rap für jeden Hip-Hop-Head. Ich mach Rap für meine Mom und für mein Dad. Ich mach Rap, damit ihr es da draußen abcheckt, dass ich mach Rap nur aus Liebe zum Rap. Rap ist allmächtig, Rap ist mein Leben. Ich werd am Mikrofon Rap immer alles geben. Rap ist für mich Liebe zum Hip-Hop. Rap kann Psycho sein, wie ein Film von Alfred Hitchcock. Es ist beim Rappen selten so, dass ich sag, ich hab jetzt keinen Bock. Und wenn, weil ich dann auf dem Trockenen hock. Rap kann so schnell und so schwer sein, aber auf keinsten für mich, ich muss immer mehr rein. Ey, das ist kein Fernschein, ich werd so lange wie es geht am Mikrofon sein. Mikrofon sein. Rap ist so viel mehr als Flown und Upstyle. Rap ist so viel mehr als ich an Tanga Babsen auf Geilen. Rappen ist so viel mehr als ich mit 20 Gramm Hasch und einem 1000 Euro Schein zu langweilen. Rap ist Liebe aus dem Herzen zu rappen, aber wen erzähl ich, ihr versteht's ja eh nicht, ihr Riesendeppen. Rap ist nicht immer großen Spaß zu haben. Rap ist nicht immer Big Gras im Kragen. Rap ist nicht Styles auf Vinyl im Plattenladen. Rap ist, wenn's beim Schreiben kribbelt im Magen. Rap ist es nicht jedem zu geben, wie er's braucht. Rap ist mal leise und mal laut. Rap ist tief nicht umgeht unter die Haut. Rap ist, wenn der Beat pumpt und so richtig laut bounce. Rap ist fresh, hast du's noch nicht verstanden. Rap ist nicht Krieg zwischen irgendwelchen Bannen. Rap ist nicht immer oben sein, sondern auch mal Bruch landen. Ich hab's verstanden und erkannt, wenn ich das Mikro in die Hand nehmen kann, ich ziemlich weit gehen, weit gehen, weit gehen. Rap ist so viel mehr